Ulm nach Metz. Von Metz nach Mähren. Mutter Courage, die ist dabei. Der Krieg wird seinen Mann ernähren. Er braucht nur Pulver, zu und Blei. Vom Blei allein kann er nicht leben. Vom Pulver nicht, er braucht auch Leut. Müsst euch zum Regiment begeben. Sonst steht ihr rum, so kommt's noch heut. Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ. Der Schnee schmilzt weg, die Toten ruhen. Und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken nun.